Eine Delegation des Außenministeriums der DVJK unter Leitung vom Vize-Außenminister Ri Gil-sung startete zum Besuch in der Volksrepublik China am 28. Februar von Pyongyang.